Abschnitt 64 von Der rasende Reporter von Egon Erwin Kiesch. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Klaus Missfeld. Die Mutter des Mörders und ein Reporter. Erster Teil. Um 5 Uhr nachmittags war Frau Bergmann ermordet und beraubt in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Der Verdacht lenkte sich sofort auf den Geliebten der Dienstmagd. Die Hausbesorgerin hatte ihn gesehen, als er um 3 Uhr das Haus verließ, und um 6 Uhr waren sowohl das Dienstmädchen als auch Franz Polanski verhaftet und der Kriminalpolizei eingeliefert. Statt die Beendigung des Verhörs abzuwarten, das bei Raubmorden stundenlang zu dauern pflegt, eilte der Reporter in die Wohnung des Festgenommenen. Detektive waren bereits dort gewesen, hatten die Sachen Franz Polanskis durchsucht und sich bemüht, seine Mutter einzuvernehmen. Aber Frau Polanski verlor bei der furchtbaren Nachricht das Bewusstsein. Und da es einerseits klar war, dass der Täter in der Zeit zwischen Mord und Festnahme nicht zu Hause gewesen sein konnte, andererseits alle Hausbewohner der alten Wäscherin das Zeugnis einer musterhaft ehrlichen und braven Frau ausstellten, ließen es die Beamten dabei bewenden, sie für den nächsten Tag zur Polizei vorzuladen. Aus der Ohnmacht erwacht, saß Frau Polanski jetzt allein in ihrer Stube. Ihre Augen waren nass, dennoch weinte sie nicht. Sie konnte nicht weinen. Weshalb hätte sie denn weinen sollen? Sie versteht ja noch gar nichts. Es war ein grässliches Unglück geschehen. Ihr einziges Kind. So etwas versteht man doch nicht sofort. So etwas will überlegt sein. Aber sie überlegte nicht. Sie wollte nicht überlegen. Sie starrte nur aus nassen Augen in eine Zimmerecke. Das Klopfen des Journalisten, sein Eintreten, seinen Gruß beachtete sie nicht. Sie starrte nur aus nassen Augen in eine Zimmerecke. Er fragte sie, jedoch sie konnte ihm nicht antworten, ebenso wenig wie sie den Polizisten zu antworten vermocht hatte. »Verzeihen Sie, Frau Polanski, ich bin nämlich von der Zeitung.« Da löste sich ihr Krampf, löste sich in ein Aufheulen. Sie begriff die Öffentlichkeit ihrer Schande. »Von der Zeitung«, schrie sie auf, und nun schluchzte sie Worte, eine Klage, eine Zusammenfassung ihres Lebens, die in eine Bitte mündete. »In der Zeitung wird es auch stehen? Um Gottes Willen, mein ehrlicher Namen, mein Seliger«, 20 Jahre ist er schon tot, mein Seliger, hat in seinem ganzen Leben nie etwas mit der Polizei zu tun gehabt. Und ich, mein Gott, ich und die Polizei, ich bin eine arme Waschfrau. 25 Jahre lang wasche ich für fremde Herrschaften und noch nicht eine Windel hat gefehlt, noch kein paar Strümpfe habe ich vertauscht und gebe Acht, dass die Manschetten nicht zerfranst werden. Und nun werde ich in der Zeitung stehen. Alle Leute werden es lesen. Geben Sie es nicht in die Zeitung, junger Herr.« Der Reporter verflucht seinen Einfall, die Mutter des Mörders aufgesucht zu haben. Diese alte Frau, die nichts von der Welt weiß und nun noch vollends um den Verstand gekommen ist und ihn anfleht, »Geben Sie es nicht in die Zeitung, junger Herr, ich bitte Sie, um Gottes Barmherzigkeit willen, machen Sie mir und meinem toten Mann nicht eine solche Schande. Geben Sie es nicht in die Zeitung.« Er muss versuchen, sie zu beruhigen, will ihr erklären, dass es nicht von ihm abhängt, dass das gar nicht in seiner Macht steht. Derartige Angelegenheiten lassen sich doch nicht verschweigen. Ein solcher Lokalfall, ein Raubmord. Das Wort Raubmord schmettert die Frau nieder. Sie sieht die Sinnlosigkeit ihrer Bitte ein und starrt wieder aus nassen Augen in die Ecke der Stube. Zu sich selbst spricht sie, ohne dass ihre Lippen sich bewegen: »Ja, ein Raubmord, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Das heißt ja Raubmord. Und mein Franz ist ein Raubmörder. Franz Polanski, der Sohn von der Anna Polanski, Waschfrau, Brückengasse 4, ist ein Raubmörder. Und ich bin die Mutter eines Raubmörders. Mein ganzes Leben lang bin ich fleißig und anständig gewesen und niemand hat mir auch nur so viel nachsagen können.« Der Journalist möchte die Unglückliche irgendwie trösten. Sein plumper Ausdruck hat ihr den Rest gegeben. »Niemand wird Ihnen Schuld geben, Frau Polanski. Man weiß doch, dass Sie eine brave, ehrliche Frau sind«, sagt er. Aber sie hört ihm gar nicht zu. »Raubmord«, wiederholt sie tonlos. »Raubmörder«. Vielleicht können direkte Frage ihre Teilnahme finden. Wie lange hat denn Ihr Sohn schon die Bekanntschaft mit dem Stubenmädchen von Frau Bergmann? Wie lange ist Ihr Sohn ohne Anstellung? Raubmord, Raubmörder, Franz Polanski, der Sohn von der Frau. Nichts zu machen. Der Reporter verabschiedet sich mit einer Phrase, dass er sie nicht belästigen wollte. Er habe nur gedacht, sie könne ihrem Sohn vielleicht helfen, wenn sie ihm einige Auskünfte. Da schreit sie wieder auf. »Helfen? Ich will ihm nicht helfen. Ein Raubmörder ist er. Er hat die Frau Bergmann erwürgt, um ihr den Schmuck wegzunehmen. Wissen Sie, wie man das nennt, mein Herr? Das nennt man Raubmord, und das kommt in die Zeitung, mein Herr. Was soll ich ihm da helfen?« »Ich möchte ihm ja helfen, meinem Jungen. Er ist ja mein Junge, mein einziger Junge. Aber wie soll ich ihm denn helfen? Ich bin eine arme Wäscherin.« »Ich werde zu einem Rechtsanwalt gehen. Ja, ich werde ihn schon bezahlen. Wie soll ich ihm denn helfen, meinem Franzl? Sagen Sie mir's, junger Herr, bitte, sagen Sie mir's.« Der Journalist erklärt ihr, dass es für alles mildernde Umstände geben kann. Große Not zum Beispiel entschuldigt vieles. Oder vielleicht ist der Franz geistig nicht ganz in Ordnung. Krankhafte Anfälle oder so etwas. Auch Vererbung gilt viel vor Gericht. Wenn er zum Beispiel vom Vater oder von der Mutter her ein jähzorniges Wesen hat. Vererbung? Wenn er etwas her hat vom Vater oder von der Mutter? Der Reporter erschrickt. Was hat er da wieder Unkluges gesprochen? Das Andenken ihres Mannes verdächtigt, ihren Ruf angetastet, der das einzige dieses unglücklichen Frauenzimmers ist. Aber Frau Polanski, Sie dürfen mich nicht missverstehen. Ich weiß ja ganz gut, dass Sie eine brave, ehrliche Vererbung heißt das, wenn er etwas her hat von der Mutter. Er hat doch um Gottes Willen Frau Polanski nicht beleidigen wollen. Er hat doch bloß gemeint, ja, ja, Vererbung. Von mir hat er es her, der Franz. Er kann nichts dafür, der arme Franz. Von mir hat er es geerbt, von mir. Ach so. Die brave Mutter will jetzt alles auf sich nehmen. Dieses seelensgute Waschweib da möchte sich zur Borgia machen, dass der Sohn entlastet wird. Sie will ihren Ruf opfern, weil sie glaubt, damit dem Mörder zu helfen. Ja, ja, ich will ihm helfen. Sie verstehen mich ganz gut. Aber Sie glauben es mir nicht, dass das in mir war, mein ganzes Leben lang, dieses Morden. Ja, ich werde Ihnen das erklären. Noch keinem Menschen habe ich das gesagt, nicht einmal gebeichtet habe ich das, so oft ich auch zur Beichte gehe. Aber Ihnen werde ich das erzählen, damit Sie es in die Zeitung geben. Sollen Sie mich holen, kommen die Polizisten, soll man mit Fingern auf mich zeigen, das ist mir jetzt ganz gleichgültig. Ich habe mich lange genug verstellt, ich pfeife auf alles. Meinem Buben will ich helfen, warum soll er um meinetwillen leiden? Vererbung ist das, weiter gar nichts. Ich werde Ihnen die Wahrheit sagen, ich bin eine Mörderin. Der Journalist wünscht sich zum Teufel. Jetzt wird die biedere Alte anfangen, ihre armseligen Sünden auszukramen. Das reicht für eine Notiz. Die greise Mutter des Unholds, eine fromme Wäscherin, beschuldigt sich kleiner Vergehen, damit ihrem einzigen Kinde die vererbte Anlage zum Verbrechen als mildernder Umstand zugute komme. Ja, ich bin eine Mörderin, ich. Wen haben Sie denn ermordet, liebe Frau Polanski? Wen ich ermordet habe? Ich habe keinen ermordet. Ich habe nicht die Kraft gehabt. Ich hab's nur versucht. Aber mein Bub, der hat die Kraft gehabt. Der hat es durchgeführt. Naja, so durch den Kopf geht uns vieles. Nein, nein, das ist nicht bloß so durch den Kopf gegangen. Da, sehen Sie. Frau Polanski hat ihr Tuch vom Kopf gerissen, ihr Haar steht wirr ab, sie läuft zum Tisch. Wie eine junge Frau ist sie jetzt. Sie zerrt das Schubfach auf und nimmt ein Küchenmesser heraus. »Da, sehen Sie, dieses Messer da, mit dem habe ich einen ermorden wollen. Das ist schon 20 Jahre her, wie ich ein Stubenmädchen war beim Finanzrat Martin in der Marienstraße. Ein ganz junges Mädel war ich noch, eben vom Land gekommen.« »Wen wollten Sie denn damals erstechen?« »Wen ich erstechen wollte? Den ersten Menschen, der lieb zu mir gewesen ist in meinem Leben, den habe ich erstechen wollen. Niemand war vorher lieb zu mir. Wir sind viele Kinder gewesen und haben zu Hause kein gutes Wort bekommen. Und nun kommt einer und sagt mir, Sie sind hübsch, Fräulein, und streichelt mich und küsst mich und verführt mich. Und heiratet sie dann nicht. Das ist das alte Lied. Ach, wenn es nur das gewesen wäre, wenn es nur das gewesen wäre. Daran habe ich nie gedacht. Ein solcher Herr, er war der Bruder von der Gnädigen. Mit seinen Schmeicheleien hat er mich eingeweicht wie in Seifenwasser. Wenn die Wäsche einmal drinnen liegt in dem Trog da, dann kann man alles mit ihr machen. Man braucht sie nur zwischen die Fäuste zu nehmen und alles geht hinunter. Wenn man es zu heftig anpackt, auch die Farbe und die Leinenfasern. Ende von Abschnitt 64.